Gedicht 9 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ist's recht, zu geben, was ich geben kann? Zu dulden, dass du unter dieser Tränen so bitterem Fließen stehest, dass du hörst, wie meine seufzenden Jahre immer wieder auf den entsagenden Lippen mir erseufzen, den Lippen, wo trotz all deiner Beschwörung ein seltenes Lächeln nicht mehr leben will? O meine Angst, das sei nicht recht getan. Wir sind nicht gleichen Rangs für eine Liebe. Ich sag und sag's mit Gram, wer solche Gaben wie meine gibt, der ist nicht edelmütig. O nein, ich will mit meinem Staube nicht den Purpur dir beflecken, will mein Gift nicht hauchen an dein venezianisch Glas, nicht Liebe geben, die ein Unrecht wäre. Liebster, ich lieb dich nur, lass es geschehen. Ende von Gedicht 9.